weißt du schon, mein Liebling, schläfst du schon? Ich hab dir noch so viel zu sagen. Schläfst du schon, mein Liebling, schläfst du schon? Ich hab an dich noch tausend Fragen. Der Abend war so schön, so wunderschön mit dir. Du darfst nicht von mir gehen, drum bleib im Traum bei mir. Schläfst du schon, mein Liebling, schläfst du schon? Bis neu der Tag erwacht, sag ich gute Nacht. Mein Liebling, schläfst du schon? Ob du wohl träumst, und wenn du träumst, ist es unser Wunschtraum? Das Leben mit dir zu teilen. Schläfst du schon, mein Liebling, schläfst du schon? Ich hab dir noch so viel zu sagen. Schläfst du schon, mein Liebling, schläfst du schon? Ich hab an dich noch gehen, drum bleib im Traum bei mir. Schläfst du schon, mein Liebling, schläfst du schon? Bis neu der Tag erwacht, sag ich gute Nacht.